Kinderrechte sind Menschenrechte. Weil Kinder besonderen Schutz brauchen, beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1989 die Konvention über die Rechte des Kindes. Als Kind gelten dabei alle Menschen unter 18 Jahren. Alle Staaten der Welt, bis auf die USA, haben diesen internationalen Vertrag unterschrieben und sich so verpflichtet, die Kinderrechte umzusetzen. Seit 1992 müssen auch alle österreichischen Gesetze den Kinderrechten entsprechen. Selbstverständlich gelten alle Menschenrechte für Kinder, aber dazu gibt es noch besondere Rechte und Schutzbestimmungen. Dabei gelten 4 Grundsätze. Kindeswohl. Bei allen Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche betreffen, muss das Wohl des Kindes im Vordergrund stehen. Sowohl bei Gesetzen als auch bei einzelnen Entscheidungen, zum Beispiel Gerichtsurteilen. Partizipation. Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, bei allen Angelegenheiten, die sie betreffen, beteiligt zu werden. Und dass ihre Meinung auch angemessen berücksichtigt wird. Entwicklung. Das Recht auf Leben, Überleben, Existenzsicherung und bestmögliche Entfaltungsmöglichkeiten müssen dem Kind gesichert werden. Verbot der Diskriminierung. Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Rechte. Niemand darf aus Gründen wie Hautfarbe, Herkunft, Staatsangehörigkeit, Sprache, Geschlecht, Religion, Behinderung, Vermögen der Eltern und so weiter benachteiligt werden. Und? Alle Kinderrechte gelten natürlich gleichermaßen für Mädchen und für Buben.